Brief an einen Unterstützer. Leser haben mich oft gefragt, wo meiner Meinung nach unser Kampf hingeht. Ich weiß es derzeit nicht. Es wird weitgehend davon abhängen, wie dumm und anmaßend unsere Feinde sind und welche Fehler sie begehen. Sie haben mehr Möglichkeiten als wir. Eine davon ist, Ernst einfach nach Hause gehen zu lassen. Auf lange Sicht würde das für sie und für uns die billigste Lösung sein. Wäre ich in ihren Schuhen, bei all den Sorgen, die sie ohnehin in der ganzen Welt schon im Zusammenhang mit dem 11. September, mit dem Irakkrieg, mit der Spionage bei ihren Verbündeten, dazu gemeinsam in einem Boot mit den verabscheuten Neokons zu sitzen, die für den äußerst unbeliebten Krieg verantwortlich sind, würde ich diese Lösung ernstlich in Erwägung ziehen. Aber diese Typen werden von unbändigem Hass getrieben. Antideutschen Hass und Anti-Nazi-Denken haben ihre eigenen Gesetze. Es ist 17 Jahre her, seit der Holocaust-Prozess 1988 in Toronto zu dem alles verändernden Leuchterbericht führte. Seitdem ist die Wahrnehmung des sogenannten Holocausts als eine der größten Schwindeleien des vergangenen Jahrhunderts und meine Rolle gegen die Verunglimpfung der Deutschen in fast alle Bereiche der Gesellschaft gedrungen. Millionen wissen es jetzt. Millionen und Abermillionen. Der Krieg unserer Feinde gegen das Abendland spielt sich jetzt an vielen, vielen anderen globalen Fronten ab. Der Zündelkrieg ist bloß ein Minikrieg. Für sie. Für uns dagegen ist er alles. Und wir werden ihn mit Würde und Ehre zu Ende führen. Brief an einen deutsch-kanadischen Veteran. Ich möchte einige Gedanken mit Ihnen teilen, denn Sie sind einer von den intelligentesten Deutschen und einer der mutigsten und anständigsten Menschen, die ich kenne. Danke für den Umschlag mit all der interessanten Information, besonders für den Artikel von Martin van Krefeld, dem israelischen Militärhistoriker. So etwas an Freimütigkeit habe ich noch niemals gesehen. Immer in der Geschichte ist das die Vorgehensweise unseres Feindes gewesen. Schleichend, sich windend auf dem Weg nach oben und arrogant, wenn sie ungefähr ganz oben angekommen sind. Dann, vor dem nahen Sieg, holen sie sich die Niederlage, weil sie unverschämt und unerträglich werden, so wie sie es in den letzten Tagen der Weimarer Republik trieben und wieder in Russland unter Jelzin. Sie sind wahrhaftig eine bemitleidenswerte Sippschaft. So brillant und fähig in mancherlei Hinsicht, und doch so blind ihren eigenen Fehlern und Torheiten gegenüber, die, wie so oft in ihrer 5000-jährigen blutigen Geschichte, zu ihrem Abtreten führen werden. Könnten sie nur ein wenig menschlicher sein, wären sie nur etwas weniger aufdringlich, etwas respektvoller den Rechten anderer gegenüber und ein bisschen weniger anmaßend und selbstgefällig bei der Darstellung ihrer Macht gegenüber goyischen Politikern in Washington, Ottawa und Canberra, Bonn und Berlin, dann könnten sie in ihrer messianischen Mission bestehen. Aber dann kommen ihre Martin van Krefelds und hängen alles mit unerträglicher Arroganz zum Fenster heraus. Oder Schläger wie Sharon, der die Palästinenser bei erster Gelegenheit vertreiben wird, was im Nahen Osten der sprichwörtliche Strohhalm sein könnte, der dem Kamel das Kreuz bricht. Es wird der Wendepunkt sein, und dann geht es bergab. Wenn jemand irgendwo einen Fluch am Werke sehen will, der sehe ihr Schicksal an, ein tägliches, lebendiges Beispiel. Sie sind wahrhaftig ein tragisches Volk, für sich selbst und auch für alle um sie herum, während ihrer ganzen Geschichte, eine Geschichte, die sich ständig gleich einem Uhrwerk wiederholt hat. Diesem Muster entsprechend sind sie wieder einmal nah am Gipfel, was bedeutet, dass der Moment ihrer Niederlage nicht weit weg ist. Putin in Russland macht den jüdischen Kriminellen, den Oligarchen, bereits Druck. Der neue KGB führt Razzien in den Büros der jüdischen Gangster-Oligarchen durch, beschlagnahmt ihre Computer und Geschäftspapiere, um den Weg des Geldes aufzuspüren und wahrscheinlich neue Anklagen zu erheben. Das könnte der Anfang der Auflösung ihres verbrecherischen Netzwerkes in Russland sein. Ich glaube, dass Putin, wenn er zum zweiten Mal als Präsident gewählt sein wird, die Ölindustrie und die Holz- und Bergwerksunternehmen wieder erneut nationalisieren wird. Ich glaube, er wird eine russische Regierung nationalsozialistischen Typs errichten, die für den slawischen Russen und auch den Deutschen weit besser geeignet ist als das habgierige anglo-jüdische kapitalistische Ausbeutungssystem, wie es Enron typisch darstellt. Amerika und England und in geringerem Maße das übrige Europa haben in nicht allzu ferner Zukunft eine schicksalhafte Stunde zu erwarten. Sie und ich werden in unserer Lebenszeit sehen, wie sie zustande kommt. Es könnte sehr rasch geschehen. Der Krieg ums Öl in Afghanistan, Irak und im Kaspischen Becken wird von Russland, China, Indien und Pakistan beobachtet, weil China und Indien soeben in ihr Ölzeitalter eintreten. Im Grunde ist China bereits ein nationalsozialistischer Staat, in dem wesentliche Industrien als Staatsunternehmen jedoch mit einem breiten, freien unternehmerischen Spielraum trotz der Staatsaufsicht arbeiten, um die krasse kapitalistische Ausbeutung der Rohstoffe und Menschen des Landes zu verhindern. Laut dem Toronto Star dieser Woche sagte der Vorsitzende von Magna International, der Halbjude Stronach, dass in 2 bis 3 Jahren das kommunistische China so viele Autos herstellen wird wie jetzt Deutschland und Frankreich zusammen. Bis 2010 könnten in China 100 Millionen Autos fahren. Das bedeutet, dass diese Autos Benzin brauchen, Reifen, Öl, Straßen und Brücken. All dies ist nur mit ölverbrauchenden Maschinen zu machen. Schon in den nächsten 20 Jahren werden Indien und China jährlich so viel Öl benötigen, wie jetzt auf der ganzen Welt produziert wird, wenn der gegenwärtige Trend der Motorisierung in Asien anhält. Das heißt, Ölkriege stehen vor der Tür. Und die Amerikaner und Briten mit ihren alternden, weichen und schlaffen Völkern, überfüttert und unterernährt, werden übertroffen, überwunden und besetzt werden. Denn China und Indien können die überschüssige Bevölkerung exportieren, um diese ölproduzierenden Räume zu besetzen. Sie können Millionen Menschen als Besatzer und Kolonisten für die Gebiete um das Kaspische Meer aufbieten. Sie können dorthin auf einfachste Art zu Fuß gehen und müssen nicht über 25.000 Kilometer herangeflogen werden. Und sie essen weit billiger und brauchen keine klimatisierten Holiday Inns wie die Westler. Amerika hat 170.000 Soldaten im Irak und bittet bei seinen Verbündeten verzweifelt um Hilfe, ohne damit viel zu erreichen. Mittlerweile kostet die Besatzung, dem Toronto Star zufolge, $1 Milliarde am Tag. Das macht pro Jahr 365 Milliarden. Und das für ein kleines Land. Man rechne Afghanistan dazu. Und sie wollen den fanatischen Mullahs im Iran ans Leder? In Syrien einmarschieren? Vielleicht, aber nur vielleicht, wird das ihnen ihre hirnlose Arroganz nehmen und die längst fällige Konfrontation mit der Wirklichkeit bewirken. Eines ist sicher. Amerika, wie wir es kennen, wird viel schneller überfordert sein als das Römische Reich. Rom brauchte 800 Jahre, um zu sterben. Wenn nicht ein innerer Umbruch den ausgesprochenen Verrat und die Korruption, die Unterwürfigkeit Israel und dem Mammon gegenüber, wie sie jetzt in den höchsten Rängen der Geschäftswelt, der Banken und der Regierung in den USA herrschen, rigoros abschafft. Kurz gesagt, wenn Amerika nicht vor dem Abgrund umkehrt, ist die Katastrophe nicht aufzuhalten, vielleicht noch in diesem Jahrzehnt. Ohne die reichen Gaben und den Schutz Amerikas wird Israel als Staat schneller in sich zusammenfallen als das kommunistische Deutschland unter Honecker, Gysi, Schalk, Golodkowski und Genossen. Die Dinge treiben auf einen Schmelzpunkt zu. Sie und ich werden es erleben. Und aus dem entstandenen Chaos werden neue Gruppierungen entstehen. Neue Möglichkeiten werden sich zeigen. Besonders für Deutschland und Europa im Verband mit Russland, unserem natürlichen Markt und Hinterland. Gestern kam der Arzt vorbei, war nett und mit meinem Blutdruck, der jetzt auf einem ungefährlichen Stand ist, zufrieden. Er ist auch zufrieden mit der Wirkung der Pillen, die ich einnehmen muss. Ich bin auch zufrieden, denn ich möchte noch eine Zeit lang dabei sein und mit eigenen Augen die Selbstzerstörung meiner bitteren Feinde sehen. Gerade dann, wenn sie meinen, das Ziel ihres messianischen Wahnes erreicht zu haben. Was sind ein paar Monate oder einige Jahre im Gefängnis gegen ein solches Ereignis, gegen einen solchen Anblick? In der Geschichte ist ein Jahr nichts als ein Lidschlag. Brief an Ingrid. Meine Post lässt erkennen, dass die Menschen von meinen Briefen und kleinen Zeichnungen berührt sind. Wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihren guten Willen in den vor uns liegenden Monaten und Jahren. Also werde ich mein Teil tun, um die Last zu tragen, ganz gleich, wie unbequem oder langweilig oder gemein die Dinge auch werden mögen. Ich stehe auf, sobald das Licht morgens voll eingeschaltet wird, und lasse meine Gedanken zu dir wandern, weil ich weiß, dass du gemütlich in deiner Ecke sitzt mit einer oder zwei Tassen von dem guten Kaffee, der unser Haus so einladend und deutsch duften lässt. Dann arbeite ich, zeichne oder schreibe, bis es das eklige Frühstück gibt. Popcorn, weiches weißes Brot, all den sonstigen Schrott, hin und wieder Cornflakes in Styropor- oder Plastiktassen, Marmelade, die nach Öl und Plastik stinkt und einem auf der Zunge brennt. In Thorold gab es zum Toast kleine Stückchen Margarine. Hier kaum einmal Toast und nur einmal in der Woche etwas Margarine. Eine Tasse äußerst süßen Kaffee, den die deutschen Lanser Muckefuck nannten. Kein Nachschenken. Das ist es dann bis etwa 11:15. Mittagessen auf einem Teller aus Papier und Styropor. Immer kalt. In 4 Monaten einmal warmes Essen. Dann Abendessen. Wieder dasselbe. Salat? Wenn es ein paar welkige Blätter gibt, dann gewöhnlich ohne Salatsauce. Knauserige kleine Würstchen, ohne Geschmack, meist ohne Senf. Etwas Gutes, was Sie hier haben, ist Thunfischsalat mit Zwiebeln und Gewürzgurken. Dann haben Sie einen Krautsalat, der wirklich fein ist, herb und wohlschmeckend, und wenn ich frei wäre, würde ich einen ganzen Eimer davon kaufen. Das Essen in Thorold war vielseitiger als hier, obwohl die beiden Anstalten in Ontario wahrscheinlich nach den gleichen Küchenvorschriften arbeiten. Sie unterstehen dem gleichen Ministerium. Ich will über diese Dinge nicht jammern. Ich meinte nur, dass du hin und wieder für einen Moment ein bisschen Einblick in das Leben deines Mannes haben willst. Es ist wie im Europa der Kriegszeit. Brief an einen japanischen Journalisten. Die Kampfeinheit des 442. US-Regiments setzte sich im Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich aus an der Westküste der USA und auf Hawaii geborenen jungen Japanern zusammen, deren Eltern in Konzentrationslagern in den USA interniert waren. Diese Lager waren Konzentrationslager, nicht anders als die der Deutschen im Landesinnern. Dies muss eine der abartigsten, abscheulichsten, gefühllosesten Rekrutierung und Ausnutzung einer ethnisch-rassischen Gruppe gewesen sein, die je in der Geschichte durch teuflische militärische Planer begangen worden ist. Ich wurde auf dieses Thema durch den weltberühmten US-Fotografen Ansel Adams aufmerksam. Ich glaube, es war ein Buch mit Fotodokumenten aus Arizona und New Mexico, schön und packend illustriert durch diesen glänzend begabten amerikanischen Fotografen, der das Schicksal und die Lebensbedingungen der Amerika-Japaner in Lagern in einem Landstrich dokumentierte, den man nur eine gottverlassene Einsamkeit nennen kann. Ich empfand immer Ehrfurcht vor dem Können dieses Mannes angesichts der primitiven Ausrüstung, mit der er arbeiten musste. Es war einfach erstaunlich, was er mit einer alten, hölzernen Kamera hervorbringen konnte. Ich habe kürzlich freigegebene Akten der US-Regierung über interne Ermittlungen zu Kriegsverbrechen an der Westfront in die Hände bekommen, über von US-Truppen begangene Verbrechen. Das Benehmen einiger Einheiten in Elsass-Lothringen am Vogesenrand westlich des Rheins wurde untersucht. Ich las zu meiner Überraschung, dass das US-Oberkommando die Japaner dieser Eliteeinheit in jenen Raum befohlen hatte, der bei Militärhistorikern sehr wenig Aufmerksamkeit fand. Es war klar, dass diese jungen Japaner als Kanonenfutter und verlorener Haufen verwendet wurden, da sie sich als besonders treu und deshalb als besonders tapfer zu erweisen hatten. Jemand in der politisch-militärischen Führung in Washington hat die japanischen hohen Werte, zum Beispiel die Treue zum gewählten Heimatland, ausgenutzt und beutete sie restlos zum Nutzen der USA aus, bis zu Verkrüppelung und Tod eines jeden dieser jungen Japaner in US-Uniform. Ähnliches geschah mit Deutschamerikanern. Ich wusste nicht, dass William Manchester in The Glory and the Dream der makabre Reigen an Auszeichnungen bekannt war, der eine skrupellose Anwendung einer pervertierten Psychologie auf diese Zielgruppe der unglückseligen Japaner darstellt, wenn Manchester tatsächlich recht hat. Ich sehe keinen Grund, warum er täuschen oder lügen sollte in diesem höchst unglaublichen Bericht über Tapferkeit und Auszeichnung im Kampf in dieser Einheit, die absticht von irgendeiner anderen Truppe in irgendwelchen Abschnitten an jeder Front in diesem schrecklichen Krieg, einschließlich der Ostfront, die viele große und kleine heroische Schlachten sah. Die Aufstellung sieht folgendermaßen aus. Die 442. Regimentskampfgruppe hat die folgenden Kriegsauszeichnungen erworben, in der Hauptsache gegen deutsche Streitkräfte: 3000 Purple Hearts, 500 Oak Leaf Clusters, 810 Bronze Stars, 342 Silver Stars, 47 Distinguished Service Crosses, 17 Legions of Merit. Und das Bemerkenswerteste: kein japanischer Soldat ist jemals desertiert. Ich glaube, es ist wichtig für die Geschichtsschreibung und als Beweis, dass psychologische Werkzeuge, sorgfältig ausgewählt und zielgerichtet, selbst die stärksten natürlichen Impulse verdrängen können. Es gibt natürlich weitere Bereiche der alliierten Anstrengungen im Zweiten Weltkrieg, wo Rasse und Volkstum als Werkzeuge benutzt wurden, um zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen. Gurkhas und polnische Soldaten wurden in der Schlacht am Monte Cassino in Italien eingesetzt. Wie in dem Buch »Die Rächer« beschrieben, wurde die jüdische Brigade als Mordkommando genutzt, hauptsächlich gegen unbewaffnete, wehrlose deutsche Zivilisten und Kriegsgefangene in alliierter Hand bei Nachkriegsoperationen in Deutschland. Stalin und seine jüdischen Berater Kaganowitsch, Ilja Ehrenburg, Berija, Jagoda und tausende weitere wie Frenkel, dessen Gestalt in Alexander Solzhenitsyns Buch Archipel Gulag erscheint, gebrauchten ähnliche Methoden gegen ihre Opfer im Osten. Die Sowjets setzten einige Millionen aus dem riesigen Gulag-System rekrutierte Soldaten ein. Es handelte sich um inhaftierte politische Gefangene, denen gesagt wurde, ihre Sünden und Verbrechen gegen den Sowjetstaat würden ihnen vergeben und sie würden rehabilitiert und also wieder frei werden, wenn sie sich gegen die deutsche Wehrmacht bewährten. Viktor Suvorov, in seinem bemerkenswerten Buch »Der Eisbrecher – Wer begann wirklich den Zweiten Weltkrieg?« legt diese abstoßende, jedoch typische, den Verstand manipulierende jüdisch-bolschewistische Politik des östlichen Alliierten dar. Ein weiterer Beweis für die Mentalität, die diese Politik erdachte, ist die von Stalin und seinen Henkern angewandte Methode gegen die russische, weißrussische und ukrainische Bevölkerung nach der deutschen Invasion im breiten Gebietsstreifen von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Pawel Sudoplatow, der zu jener Zeit die ebenso ruchlose sowjetische Politik gegen sowjetische Bürger bestimmte, beschreibt diese psychologische Kriegführung in seinem Buch Special Tasks, das er im amerikanischen Exil 1995, kurz vor seinem Tode, in den USA veröffentlichte. Besonders ausgebildete, sorgfältig ausgewählte, deutsch sprechende, das heißt jiddisch sprechende, sowjetische Einheiten in Uniform der deutschen Wehrmacht und der politischen Verwaltung sprangen schwer bewaffnet mit dem Fallschirm über diesen deutsch besetzten Gebieten ab und hatten Befehl, in russischen, ukrainischen und sonstigen Dörfern die Alten und Kranken, die Frauen und Kinder zu quälen und grausam zu ermorden. Besonders wählten sie Bauern, Lehrer und Dorfälteste für ihre Quälereien und Tötungen aus. Jedoch ließen sie absichtlich einige von ihnen am Leben und entkommen. Bei diesen teuflischen Aktionen lachten und scherzten sie und riefen sich gegenseitig Befehle auf Deutsch zu. Dies ließ ihre Opfer glauben, es handele sich um deutsche Besatzungstruppen, grausame und unmenschliche Eroberer, die die Slawen ermordeten, weil sie als Untermenschen angesehen wurden, wie die sowjetische Propaganda jener Zeit ihnen beigebracht hatte. Erst Sudoplatow enthüllte 50 Jahre später, dass es russische Verbrechen waren. Diese falschen Informationen wurden von entkommenen, gefolterten Überlebenden in zahllosen Dorfversammlungen in der Umgebung verbreitet, wohin sie mit Hilfe von freundlichen sowjetischen Partisanen gelangt waren. Diese Täuschung war so vollkommen, dass die Deutschen selbst anfingen, an dieses Szenario brutalen Verhaltens deutscher Soldaten gegenüber besiegten Slawen als Teil ihrer eigenen Kriegsgeschichte zu glauben. Die heutigen Deutschen, sogar manche Kriegsveteranen, haben inzwischen diese Lüge übernommen und glauben sie. Hätte sich Sudoplatow nicht in den Westen abgesetzt und hätte er nicht sein bemerkenswertes Buch herausgegeben, so würde die Welt nie die Wahrheit erfahren haben. Das ist die Macht der Propaganda. Die Deutschen halten heute selber an den Gräuelgeschichten über angebliche deutsche Brutalität gegenüber den Slawen fest, wie ein Kleinkind seinen Lutscher, obwohl die Bücher von Sudoplatow und Viktor Suvorov schon seit etwa einem Jahrzehnt vorliegen. In ähnlicher Weise klammert sich das gehirngewaschene und umerzogene deutsche Volk an die Schuld in der Holocaust-Geschichte, obgleich die Tatsachen in den beiden Zündelprozessen 1985 und 1988 historisch und durch forensische Beweise unter Eid und in strengen Kreuzverhören festgestellt worden sind. Der menschliche Verstand ist das am wenigsten verteidigte und geschützte Gebiet auf Erden und kann mit schrecklicher Wirkung manipuliert werden. Ist der Verstand erst einmal programmiert, ist nur die Wahrheit immer und immer wiederholt geeignet, ihn zu befreien. Ein weites, noch brachliegendes Feld muss noch von Menschen mit Fachwissen in Psychologie und Psychiatrie zum Thema Zweiter Weltkrieg bearbeitet werden, um Klarheit zu schaffen, welche Methoden und unterschwellige Kräfte eingesetzt werden, um eine sonst offensichtlich intelligente, gebildete Bevölkerung, in der Tat ein ganzes Volk, zu verbiegen, ihm die klare Orientierung zu rauben und es zu manipulieren. Sich hiermit ernsthaft zu befassen, ist ein weites Feld für Revisionisten, nun, da die sowjetischen Archive für Forscher wie den russisch sprechenden Jürgen Graf zugänglich sind. Traurigerweise, oder sollte es heißen gerechterweise, ist das amerikanische Volk, scheinbar der Sieger im Zweiten Weltkrieg, genauso als Verlierer zurückgeblieben wie sein besiegter deutscher Feind. Alle Listen und Täuschungen, welche die Alliierten, die Erfinder und Verfasser einer nahezu vollständig gelungenen Politik der Umerziehung der Deutschen, gelernt und perfektioniert haben, wurden, beginnend in den 50er Jahren, nachdem die psychologischen Krieger in Deutschland ihr Handwerk erprobt hatten, auch bei der amerikanischen Siegernation heimlich eingeführt. Die geschlagenen Deutschen waren die Versuchskaninchen. Amerika, Kanada, England und Australien waren das nächste Schlachtfeld der Psychogenerale und die dortige Bevölkerung unterwarf sich leichter und in sehr viel kürzerer Zeit als die besiegten Deutschen, denn sie waren von keiner Ideologie geprägt. Der Holocaust erwies sich auch hier als das Hauptwerkzeug für die geistige Eroberung der westlichen Nationen. Wie der in Sowjetrussland geborene israelische Journalist Israel Shamir in einer privaten Korrespondenz mit Ingrid aufgezeigt hat, Zitat, der Holocaust ist keine Religion für die Juden. Er ist eine Religion par excellence für Goyim, Zitat Ende. Also die Weißen.